Steht die Freiheitsstatue wirklich in New York? Und wie war das mit Lady Di noch einmal? War die schwanger, als sie beim Autounfall ums Leben gekommen ist? Oder war es Mord? Ist Elvis Presley 1977 wirklich gestorben? Ja, das mag natürlich lächerlich klingen. Aber Vorsicht, Gerüchte haben sehr viel Macht. Ein Gerücht sagt mehr als 1000 Worte. Gerüchte sind wie Viren. Seit es die Menschheit gibt, verbreiten sie sich rasend schnell. Und bis heute gibt es keinen Impfstoff dagegen. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Sie hören einen Podcast zum Thema Die stille Post des Teufels. Und dies ist Episode 1 von insgesamt Gerüchte, Klatsch und Tratsch. Das ist ja etwas, was es eigentlich gar nicht geben dürfen, weil wir professionell zusammenarbeiten, also in unserem Arbeitsumfeld. Aber wir alle wissen, es gibt sie trotzdem. Gerüchte, Klatsch, Tratsch, Fake News, Lügen, Halbwahrheiten, all das findet statt. Nicht nur in der großen Politik, nicht nur bei den Reichen und Schönen, auch bei uns selbst. Und es richtet sich immer aus an Menschen zum Beispiel, hast du schon gehört. Aber auch bezüglich Projekte. Wie oft hat man das schon in Unternehmen gehört? Warten wir einmal ab, ob dieses Projekt auch nächstes Monat noch aktuell sein wird. Ich glaube nicht, dass wir das lange verfolgen werden. Auch das ist natürlich einmal ein Gerücht, das ausgestreut. Und natürlich, am liebsten haben wir Gerüchte über Erfolge, wo wir sozusagen mitteilen können, dass dieser Erfolg dieser einen Person oder dieses Projektteams eigentlich dem Zufall geschuldet war, der Hilfe der Geschäftsführung und so weiter. Und eines haben diese Gerüchte alle gemeinsam. Sie werden zumeist nicht mit offenem Visier ausgetragen. Das heißt, es wird hinterrücks, im Geheimen, fast verschwörerisch, in der Kaffeeküche, Klatsch und Tratsch, ausgetauscht. Und warum entstehen Gerüchte? Was fördert sozusagen das Entstehen von Gerüchten, von Klatsch und Tratsch, von Halbwahrheiten? In erster Linie Unsicherheit. Also Unsicherheit, wie es im Unternehmen, in der Abteilung, in der Art der Zusammenarbeit mit der neuen Vorgesetzten weitergeht. Heute müssen wir das Ganze allerdings ein bisschen weiter fassen. Auch Unsicherheit außerhalb des Unternehmens befördert natürlich das Aufkommen von Gerüchten. Heute, Frühling 2022, müssen wir sagen, sowohl Corona-Krise als auch der unsägliche Einmarsch Russlands in der Ukraine befördern die Unsicherheit und damit über alle Bereiche das Aufkommen von Gerüchten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch für uns Menschen, und da gibt es ja das wunderschöne Beispiel im Märchen, meine Tochter kann Gold, nein, nicht Gold zu Stroh, meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. Das war auch ein Gerücht, das hat überhaupt nicht gestimmt, was der Bauer dann über seine Tochter gesagt hat. Aber er wollte mit dem König ins Gespräch kommen. Er wollte wichtig sein. Und das ist mit ein Grund, warum wir so gerne diese Halbwahrheiten, diese verschwörerischen Informationen, die sonst niemand weiß außer wir. Wir haben es erkannt, wir wissen es und wir sagen es nur dir weit. Sag es bitte nicht weit. Und das Gerücht, es brodelt nur so dahin. Gerüchte sind, ganz allgemein gesprochen, natürlich ein Mittel der Kommunikation. Allerdings mit einer zum Teil doch auch toxischen Facette. Weil es geht bei Gerüchten darum, jemand anderen zum Beispiel zu schaden. Es geht bei Gerüchten auch manchmal darum, etwas aufzuzeigen, aber eben nicht lösungsorientiert, um es zu verbessern, sondern nur, um es einmal aufzuzeigen. Vielleicht sogar in einer so frühen Phase, wo das Problem noch gar nicht richtig fassbar ist, aber für ein Gerücht ausreichend gut. Es geht auch darum, jemanden mit Schmutz zu machen. Das ist dann schon die heftigere Form und deshalb wird es auch meistens anonym gemacht. Und wir alle wissen, wenn lange genug Schmutz jemandem nachgeworfen wird, ein bisschen was bleibt auf der Kleidung dann haft. Und dann sagt jeder, der ist aber schon ein bisschen angepatzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerüchte werden auch gestreut, damit man selbst gut dasteht. Das Beispiel haben wir schon kurz erwähnt. Damit man sich selbst wiederum in Erinnerung ruft. Und man bekommt natürlich irgendwie auch ein gutes Gefühl für sein Selbstwertgefühl. Weil die anderen hören einem auf einmal zu. Und zwar mit spitzen Ohren sozusagen. Und sind interessiert daran, was man zu sagen hat. Obwohl es streng genommen noch gar nichts ist. Es ist eine Blase, die wir jetzt einmal in die Welt hinausschicken. Die Grauzone zwischen Gerüchten, dem Rufmord und Mobbing ist natürlich genau und intensiv zu beobachten. Wir können natürlich sagen, Klatsch und Tratsch in der Kaffeeküche, das findet immer statt. Ja, ist vielleicht auch etwas Reinigendes, um es loszuwerden. Wenn es diese Grenze, und das geschieht sehr, sehr rasch, natürlich überschreitet, dann kann es gefährlich. Also wenn so ein Gerücht durch das Unternehmen wabert, die junge Kollegin hat ihre Beförderung nicht nur ihrem fachlichen Wissen zu verdanken, dann wird es genauso gefährlich wie die Aussage, dass der ältere Kollege, so gibt es die Vermutung, ein kitzekleines Alkoholproblem wahrscheinlich auch. Da sprechen wir dann von Rufen. Das ist ein sehr hartes Wort, ich weiß es, aber für den Betroffenen, für die Betroffene, ist es manchmal wirklich eine Katastrophe. Wie wir später dann hören werden, ein Dementi ist nämlich nur ein sehr schwaches Argument, weil es ist ja auch in der Strafprozessordnung so geregelt, dass der Beschuldigte nicht beweisen muss, dass er unschuldig ist, weil das im Regelfall nicht möglich ist. Ich kann nicht beweisen, dass ich etwas nicht getan habe. Deshalb muss die Gegenseite beweisen, dass ich es getan habe. Und genau das wird durchbrochen beim Gerücht, weil es muss keinen Beweis führen. Klatsch und Tratsch, Gerüchte sind zumeist nicht auf eine Person fokussiert, sondern sie wabern so durchs Unternehmen. Wenn allerdings zwei Komponenten hinzukommen, nämlich die Fokussierung auf eine Person und die Absicht genau dieser Person auch wirklich zu schaden, dann ist es vorbei, so es jemals war, dann ist es vorbei mit lustig. Weil dann sprechen wir von Mobbing. Und Mobbing ist ein Tatbestand. Das ist ein ganz anderes Thema, mit dem wir uns an dieser Stelle gar nicht beschäftigen wollen. Das würde den Rahmen sprengen, aber zumindest darauf hinweisen müssen. Mobbing, da hat der Gesetzgeber Vorkehrungen getroffen, darf in einem Unternehmen nicht stattfinden. Also muss auch die Grauzone vom Klatsch und Tratsch über Gerüchte, über Halbwahrheiten, Lügen, Rufmord hin zum Mobbing ganz intensiv beobachtet. Sind Gerüchte erst einmal in die Welt gesetzt, ist ihnen nur sehr, sehr schwer beizukommen. Aber vielleicht hilft ein kleines Bonmot, ein kleiner Spruch, uns selbst immer wiederum bewusst zu werden, was wir denn hier machen. Also, Gerüchte werden, so gilt das Bonmot, von Neidern in die Welt gesetzt. Von Dummen verbreitet und von Idioten geglaubt. Ein sehr harter Satz, wenn man ihn im Detail analysiert, möchte man bei keiner der drei Stufen wirklich dabei sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Sich Gedanken zu machen über Klatsch und Tratsch, über Gerüchte und die strengeren Formen dazu. In der nächsten Ausgabe dieses Podcasts im Rahmen der stillen Post des Teufels besprechen wir dann die Frage, warum brodelt es eigentlich in der Gerüchte? Bis dahin eine schöne Zeit und bleiben Sie mir treu.